Kiffen macht fett und Kiffen macht blöd. Du liegst da wie ein Brett und du wirst überhöht. Zieh's dir rein, Baby. Zieh's dir rein, Baby. Kiffen macht müde und Kiffen macht lustig. Rauch die Bertitüde, das Leben sieht frustig. Zieh's dir rein, Baby. Monster, die uns berauschen, am Morgen nicht mehr, doch heute lass sie uns kaufen.